Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist mal wieder die Kurzform von Ach, in der wir euch mit uns raten lassen. Um eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Und dazu gibt es so um die 10 Hinweise. Heute von Jürgen. Nee, es gibt genau 10. Ja, wenn ich das mache, gibt es genau 10. So, das wollte ich mal gesagt haben. Geht schon los? Wollen wir nicht den Dominik auch noch begrüßen? Hallo, ich bin auch da. Hallo, und ich bin Philipp. Und also, los geht's, Jürgen. Meine Schwestern trugen die lustigen Vornamen Else, Astri und Alfhild. Ich hingegen war nach einem berühmten das wäre jetzt an der Stelle vielleicht zu leicht. Alfhild? Das ist ja ein geiler Vorname. Keine Ahnung. Muss passen. Klingt aber eher etwas älter als spätes 19. oder als spätes 20. Jahrhundert. Ich habe meinen Mitschülern gerne Streiche gespielt. Einmal habe ich eine tote Maus in einen Süßigkeitentopf gesteckt. Das war witzig. So witzig, dass mich meine Mutter nach dem ganzen Ärger, den es dafür gab, von der Schule nehmen musste. Kaspar Hause? Nein. Ich überlege gerade. Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie Missraten und ganz schiefe Bahnen und dass es ganz schlimm um die Person bestellt ist. Interessante Schlussfolgerung. Der Vorwurf, ich sei Antisemit, soll angeblich der Grund dafür gewesen sein, dass ich nie zum Ritter geschlagen wurde. Dabei meinte ich es doch gar nicht ernst, als ich über Juden sagte, es gibt immer einen Grund, warum Anti-irgendwas irgendwo entsteht. Sogar ein Stinker wie Hitler hackte nicht ohne Grund auf ihn herum. Also ich hätte jetzt gesagt Prinz Philipp, aber der lebt noch. Wow. Ist Prinz Philipp Antisemit? Der hat, glaube ich, ein, zwei interessante Ansichten. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob er Antisemit ist, aber er, sagen wir, äußert sich häufig sehr kontrovers. Ja, der hat halt auch so einen eigenen Humor, wo er halt dann irgendwie mal einen raushaut, der es halt nicht so ganz angebracht hat. Gibt es nicht sogar eine Liste von Nationen, die noch nicht von Prinz Philipp beleidigt wurden? Das ist eine sehr kleine Liste. Ich fand hauptsächlich die Wendung Stinker wie Hitler, fand ich sehr schön. Mhm. Meine Karriere als Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg begann steil. Nach nur 8 Flugstunden durfte ich schon alleine ins Cockpit. Auf dem Weg zu meiner ersten Stationierung verflog ich mich aber und musste aus Spritmangel in der Wüste notlanden. Der kleine Prinz. Ja, der Autor von Saint-Exupéry? Nein. Okay, von dem hätte ich jetzt aber auch sowas nicht gedacht, ehrlich gesagt. Was genau davon? Dass seine Schwester hat, die Alfhild heißt? Alfhild? Naja, vielleicht ist es schon französisch total cool. Alfhild. Oh, du heißes Ding. Wann bezeichnet seine eigene Schwester als du heißes Ding? War der Franzose an sich einfach so? Nein. Ich sage nichts. Ich habe ein französischer Arbeitskollege ich sage jetzt nicht, welcher Abteilung. Darf ich dann erinnern, dass hier der Graf Kosel Deutscher ist? Notlanden war man, ne? Notlanden? Mhm. Notlanden. Naja, Notlanden. In der Not landet der Franzose auch bei seiner Schwester? Bei der Notlandung überschlug sich mein Flugzeug und ging in Flammen auf. Ich konnte gerade noch rechtzeitig mit einer schweren Kopfverletzung gerettet werden. Ha, keine Ahnung. Also ein berühmter Flieger wahrscheinlich ja immer eher nicht. Auf der anderen Seite jemand, der so fliegt? Spannend. Nach der schweren Verletzung, einer kurzzeitigen Erblindung und einer Versetzung in den Geheimdienst begann ich 1942 zu schreiben. Als erstes schrieb ich eine Geschichte über meinen Absturz in Libyen für eine Zeitung. Sie sollte eigentlich A Piece of Cake heißen. Aus dramaturgischen Gründen endete die Zeitung sie aber in Shutdown over Libya. Dabei, ihr erinnert euch vielleicht, gab es an dieser Stelle nicht mal Feindkontakt. Die Libya! Um Zurück in die Zukunft zu zitieren. Wann ist die ist von am Anfang mit dem her, oder? Genau. Okay. Das Libya stimmt. Aber ich hätte niemals drauf gekommen, dass das Libya gewesen wäre, wenn du es jetzt nicht sagst. Auch was für eine absurde Darstellung noch von, Libya, die irgendwie böse sind. So ein Typ, der mit so einem Maschinengewehr auf einem Van in der Gegend rumfährt. Und heute hast du so ein ganz anderes Bild von Terrorismus im Kopf. Das ist nur noch zu toppen von den deutschen Nihilisten mit ihrem Wiesel und ihrem Samurai-Schwert. Bei Dick Lebowski. Die Nihilisten, ja. Die sind den deutschen Nihilisten, ja, glaubt man gar nichts. Ihr wollt eigentlich nur ablenken, oder? Kann das sein? Braucht ihr noch einen? Natürlich. Ja. 1943 erschien mit The Gremlins mein erstes Kinderbuch. Den Auftrag dazu erhielt ich von Walt Disney. Die Geschichte über die kleinen bösartigen Tierchen, die in der Folklore der Royal Air Force, Ehrfuß. Oh Gott. Achtung, ich habe Ehrfußpilz. Sorry, es ist 10:30, es tut mir leid. Die in der Royal Air Force Unfug anstellten, wurde nie verfilmt. Also es hat nichts mit den Gremlins zu tun. Ah, okay. Gut. Es gibt ja viele Formen von Gremlins. Also das ist ja irgendwie so wie ein Kobold ja eigentlich auch so ein bisschen. Ich habe die Filme immer noch nicht gesehen, da sind wir noch nicht erst drauf gekommen. Was? Ja, ich weiß. Ah. Aber das würde mich immer wieder ersetzen. Entsetzen! Ey, was ist denn los? Aber nein, keine Ahnung. Echt überhaupt keine Richtung irgendwie? So? Naja, könnte schon so ein... Naja. Okay. Ein Fliegerast, der später zum Schriftsteller wurde. Interessant. Jetzt werde ich Dominik mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich schrieb aber nicht nur Kinderbücher, ich schrieb für alle Generationen. Meine Werke oder auch Teile daraus wurden von Alfred Hitchcock und auch von Quentin Tarantino aufgegriffen. Wow, okay, Tarantino. Also das ist jetzt natürlich schwer, weil jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass ein Werk 1:1 in einen Film umgesetzt wurde, aber Ideen und Teile aus seinen Werken wurden in verschiedenen, bei Alfred Hitchcock war es, in Vertigo? Einer Episode einer Serie. Oder und bei Tarantino war es innerhalb von Four Rooms, wurde ein Teil seiner Werks aufgegriffen. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Four Rooms hat ja nur einen Teil, der von Tarantino stammt. Oder habe ich den gesehen? Doch, ich glaube schon. Also von einem ist jetzt nicht so, wurde 1:1 verfilmt. Ja. Aber da hilft euch vielleicht der nächste Hinweis. Ich adaptierte 2 Romane von Ian Fleming und machte sie zu Drehbüchern für die Bond-Filme You Only Live Twice und Chitty Chitty Bang Bang. Chitty Chitty Bang Bang. Auf Deutsch? So ähnlich. Ah, okay. Ich glaube, der heißt wirklich Chitty Chitty Bang Bang. Nein. Doch. Echt? Okay, ich habe keine Ahnung. Aber müssen wir jetzt auch nicht gucken. Ich gucke da im Nachhinein. Okay, langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ihr den Herrn vielleicht auch gar nicht kennt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Jürgen, der Movie-Buff, müsste du eigentlich derjenige von uns sein, der das erwischt. Was müsste ich? Er heißt auf Deutsch... Ich heiße Dominik. Ey, Dominik! Er heißt, sorry, wir sind alle einfach zu spät. Ja. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Er heißt Chitty Chitty Bang Bang. Immer wenn wir jetzt in Zukunft überlegen, ob es nicht vielleicht zu spät ist, noch irgendwas aufzunehmen, sollte man einfach Nein als Antwort akzeptieren. Nix da. Ja, als Antwort akzeptieren. Das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern schuldig. Dass wir auch mal total übermüdet den Podcast aufnehmen. Gott, du glaubst gar nicht, was es alles unter dem Namen Chitty Chitty Bang Bang gibt. Ja, meistens. Jetzt geh mal runter von X-Tube. Pff. Aber bitte fahren Sie fort. Schwein. Wir sind beim letzten Hinweis. Ich adaptierte auch eines meiner eigenen Werke und erweckte es so 1971 auf der Leinwand zum Leben. Die Rede ist natürlich von Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Okay, ihr kennt den einfach nicht. Ja, ich kenne das Buch, ich kenne die 2 Verfilmungen, aber der Name... Hexen, Mathilda, BFG. Oh, Hexen habe ich tatsächlich gelesen. Der große, der genau, wo du mit deiner Tochter im Kino warst. Big Friendly, nein, war ich nicht, aber Big Friendly Giant. Aber der Name. Ah, der andere, ja, okay, ich weiß, wer im Kino war mit seiner Tochter, habe ich dich verwechselt, aber ja. Du hast mich verwechselt? Ich habe dich verwechselt. Ja, ich weiß, wenn du meinst, ich habe vergessen, wie er heißt. Er heißt Roald Dahl. Ja, fuck. Ja, Dahl, stimmt. Name leider gar nicht. Tut mir leid, wo du das sagst. Naja, unsere Hörer haben sich ja schwere Rätsel gewünscht, von daher lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich Roald Dahl als Kinderbuch wirklich so empfehlen kann. Ich habe das mal meiner Tochter vorgelesen. Die fand es ziemlich witzig. Welches Buch? Unter anderem Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Okay. Aber es ist auch ziemlich merkwürdig und schräg und fies. Ja. Also ich weiß nicht, wem die Story bewusst ist, aber wenn du beide Filme kennst, dann weißt du ja. Nee, ich habe auch das Buch gelesen, glaube ich. Ja, doch. Und es gibt auch noch ein Buch, das habe ich ja auch vorgelesen, über die Zwix. Das ist irgendwie eine Familie, die ganz gemein zu irgendwelchen Vögeln und irgendwelchen Tieren ist. Okay. Und die Tiere schleichen sich dann irgendwie heimlich ins Haus der Zwix und drehen alle Möbel auf den Kopf und kleben sie an die Decke. Und dann kommen die Zwix nach Hause und denken irgendwie, ach Gott, wie war das? Ich weiß nicht, sie denken irgendwie, die Welt steht Kopf und dann kleben die irgendwie auch noch die Zwix an die Decke und so. Das ist irgendwie total wild. Absurd, und total verspult und total fies auch, ja, und total schräg. Und so sind alle seine Bücher. Ich finde, Willy Wonka und die Schokoladenfabrik hat ein bisschen sowas von einem Psychothriller, wo jemand laute Leute umbringt wegen ihrer Todsünden. Aber nur, dass es auf Kinder gemünzt ist. Weil aber sterben da welche? Na ja. Also ich sag mal, es wird halt nie näher thematisiert, wo die hinkommen. Also die waren ja irgendwo in irgendwelche Fabrikanlagen gesaugt und sind dann halt weg. Also im Film schaut es halt aus, als, naja, die werden irgendwo rausgeschleudert oder so wahrscheinlich. Aber so richtig klar ist es ja nie in meiner Meinung nach. Habe ich nie geguckt auch. Und die versagen ja alle im Gegensatz zu ihm, weil sie immer irgendeinen Flaw haben. Also der dicke Junge aus Deutschland, der will immer so viel essen, dass er dann irgendwie in den Schokoladenfluss fällt. Und der eine Junge im Original guckt er so viel TV und in der Neuadaption, also Original im Sinne von der alten Verfilmung mit Johnny und Depp. Im neuen spielt er ganz viel Videospiele, sodass er da in so eine Maschine gesaugt wird. Und die dritte will alles immer sofort haben. Und also sozusagen, die haben alle immer so charakterliche Schwächen, anhand deren sie dann aussortiert werden und rausgeschleudert oder in irgendwelche wirklich schlimmen Situationen gebracht werden. Ja, ist ein super Kinderbuch zum Einschlafen. Ich habe die, ist Lemony Snicket auch von denen? Snicket. Lemony Snicket. Eine Reihe unbetrüblicher Ereignisse. Das finde ich einen ziemlich coolen Titel, ehrlich gesagt. Es gibt eine Netflix-Serie. Ja, aber schön herausgesucht. Ja. Stink, ja, ihr seid nur einfach, egal. Ich muss mich gerade noch mal kurz selbst korrigieren. Chitty Chitty Bang Bang ist natürlich kein Bond-Film. Ja, das habe ich gesagt. Aber es ist von Ian Fleming. Also ich habe es irgendwie, und er heißt auf Deutsch Chitty Chitty Bang Bang mit T-S-C-H. Sehr geil, die einen. Na gut, damit man es halt, naja gut. Damit würde sagen, Chitty. Damit man es hier bei uns auch aussprechen kann, ne? Gell? Ne, gell? Frale. Super, danke. Vielen Dank für diesen netten Person aus der Geschichte, die wir jetzt auch ein bisschen näher beleuchtet haben. Es klang jetzt so, als hätte er den Namen nochmal sagen wollen und hätte ihn schon wieder vergessen. Dahl. Dahl. Juri Karl Dahl. Wenn auch ihr mal Lust habt, dass wir uns die Haare raufen, sofern wir noch welche haben, um eine Person aus der Geschichte, dann schickt euren Vorschlag an. Ja, wen auch immer ihr wollt von uns dreien. Ihr findet Kontaktdaten auf das-a.ch und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Immer her damit. Ach so, tschüss. Ciao und goodbye. Tschüss. Good fight, good night.